WDR 5. Neugier genügt. Das da oben, der ist der Nyken. Nyken ist eigentlich der, wo auch Nyx und den Namen hergekriegt hat. Das ist hier der Berg, wo wir auch eigentlich all unsere Gäste hochschicken. Es geht relativ zügig hoch und jemand, der so normal gewohnt ist, viel zu gehen und so, der ist da innerhalb von einer halben Stunde oben und einer halben Stunde wieder unten. 185 Meter ist der. Und da hat man auch eine super Aussicht halt von Nyxund und über die ganzen Gegend hier, Berge und Meer zusammen. Und dann kommen sie runter und sagen, jetzt haben wir es endlich mal begriffen, die Erde ist eine Kugel. Weil man sieht wirklich dann auf dem Horizont, wie sich der Horizont da krümmt. Semjon aus Hilden bei Düsseldorf lebt seit gut 20 Jahren 300 Kilometer nördlich des Polarkreises auf der Inselgruppe der nordnorwegischen Vesterålen. Die liegen direkt über den bekannteren Nachbarinseln der Lofoten. Eine spektakuläre alpine Landschaft direkt am Eismeer. Dünn besiedelt und noch spärlicher von Touristen besucht. Ich kenne die Lofoten gut, sie sind mit ihren Spitzenbergen faszinierend. Doch die Vesterålen sind mein Favorit. Hier ist es nicht nur atemberaubend schön, es ist wild. Hinter fast jeder Ecke, die ich auf einsamer Landstraße durchzuckle, entfährt mir beim Anblick der tiefen Täler, der blauen Seen, des türkisfarbenen Meeres und der schneebedeckten Tausende ein »Das gibt's doch nicht«. Manchmal verschlägt es mir die Sprache. So überwältigend ist das, was sich dem Auge präsentiert. Die Alpen am Meer, in ein fast überirdisches Licht getaucht, das Farben und Formen schärfer, greller, genauer hervorzubringen scheint. Die Frage nach so viel Begeisterung ist nicht verwunderlich. Will man? Könnte man hier leben? In der Wildnis? In der Einsamkeit, in der Naturschönheit, mit Mitternachtssonne und Polarlichtern. Ganz am Ende des Endes der Vesterålen, am äußeren Rand vom äußersten Rand sozusagen, da lebt Semjon in einem alten Fischerort, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Oder schon wieder. Nyxund, also ich wollte schon das andere Klima, dass die Mitternachtssonne, die Polarlichter im Winter, die Winter, ja auch die ganze Küstenkultur hier miterleben. Und dafür war mir für mich klar, ich will nach Nordnorwegen. Nur wohin? Wo ich dann irgendwann durch Zufall den Ort gefunden habe, Nyxund, immer noch die große Liebe, ja. Vesterålen war so ein bisschen unbekannt und so. Aber sobald man hier ist, mit den Leuten arbeitet, man wird zum Lokalpatrioten. Und irgendwann sagt man nur noch hier und nirgendwo anders. Der ehemals wichtige Fischerort Nyxen, wo man noch bis in die 1950er Jahre mit der ganzen Welt Handel trieb, wurde auf Betreiben der norwegischen Regierung 1962 aufgegeben. Der Hafen war zu klein für die neue Generation von Booten geworden. Atle ist in Nyxen geboren und führt dort einen kleinen Buch- und Trödelladen. Er ist heute über 70 und erinnert sich. Nyxen, da ist nästan som att vara på en båt. Hvis du ikke vedlikeholder det, så forfaller det veldig fort. Danach ist Nyxen ganz schnell verfallen. Um 1982 war hier alles verfallen. Niemand lebte mehr hier und die Häuser waren durch das Klima zerstört. Niemand konnte und wollte hier noch leben. Die Behörden hatten das auch verboten. Die Leute hatten ja Geld bekommen, damit sie wegziehen. Und dann kamen auf einmal die deutschen Studenten. Ich glaube, die ersten kamen um 84 herum. Und die fanden Nyxen fantastisch. Die Technische Universität Berlin schickte dann über die Jahre mehr als 100 Leute pro Jahr, die Nyxen langsam wieder aufbauten, teils mit Geldern der UNESCO. Dann wurden die Projekte gestoppt. Aber da hatten schon ein paar Norweger begonnen, sich für Nyxen zu interessieren, die dann einige Gebäude gekauft haben. Ich habe mein Haus 94 gekauft. Dann kamen wieder andere Deutsche her, die leben noch heute hier. Sie sahen Möglichkeiten für den Tourismus, auch den Wahltourismus. 1988 wurde das erste Café eröffnet und einige bekannte Filme wurden hier gedreht. Die Kulisse ist ja fantastisch. Und damit begann der Tourismus. Und 96 kamen Ringo und Semjon und begannen, das richtig aufzubauen. Ringo und Monja und Semjon auch. Ich bin unsicher, akkurat welches Jahrstall, aber da begannen die und begannen zu arbeiten hier. Heute leben das ganze Jahr über 20 Menschen in Nüxen. Im Sommer etwa das Doppelte. Ein substanzieller und unübersehbarer Anteil davon stammt aus Deutschland. Semyon und seine Freundin führen eine gemütliche Pension, die das ganze Jahr geöffnet hat, und ein kleines, sehr traditionell ausgerichtetes Restaurant. Wir stehen jetzt hier genau vor unserem Gerüst, wo wir jetzt unseren Klippfisch machen. Wir kriegen einmal im Jahr unser Rentier im Herbst. Dann bereiten wir den vor und machen Rentierschinken. Unser besonderes und kleines Geheimnis, wir trocknen den Rentierschinken fast genauso wie den Kabeljau, nämlich ganz nah am Wasser. Das heißt, er kriegt auch immer diese Prise Salzwasser mit und trocknet dadurch langsamer und kriegt immer noch diese Würze vom Meer dabei. Semyons Haus steht auf Stelzen, wie die meisten der anderen Häuser, halb im Wasser. So baute man hier seit Jahrhunderten alles aus Holz, so dass die Fischer ihren Fang direkt in die Lagerhäuser anliefern konnten. Faszinierende alte hölzerne Gebäude, die jedoch ob des rauen Klimas, der schweren Stürme und der Feuchtigkeit immer wieder gehegt und gepflegt werden müssen. Brügge heißen diese Häuser auf Norwegisch. Sie sind alle in bunten Farben angestrichen. Manche sehen sogar aus wie Western-Saloons. Das, so erklärt er mir, stammt aus den Jahren 1940-50, als man von Nüxen aus viel Handel mit Texas trieb und sich die norwegischen Fischer architektonisch dort inspirieren ließen. An Semyons Haus gibt es eine wunderschöne Terrasse, natürlich mit Blick aufs Wasser. Ich staune. Kann man hier im Sommer wirklich draußen sitzen? Wird es so warm? Ist auch von Jahr zu Jahr anders. Wir hatten schon mal im Mai bei 30 Grad hier die Häuser gestrichen. Ich habe auch schon mal bis zum 1. Juni hat man hier Schnee gehabt. Also man weiß es nie. Es gibt Sommer, da haben wir bei 100 Saisontagen, dass wir bei 50 Tagen draußen sitzen konnten. Vor 2 Jahren zum Beispiel war es überhaupt nicht möglich. Da hat man keinen einzigen Tag, wo man draußen sitzen kann. Direkt gegenüber, auf der anderen Seite des alten Hafens, hat Ringo mit seiner Lebensgefährtin Monja, beide aus der Nähe von Dresden, sein Restaurant. Das ist mittlerweile in ganz Norwegen bekannt und viele Gäste pilgern hierher, um die von dem deutschen Koch pfiffig neu arrangierte norwegische Küche zu genießen. Seine nordnorwegischen Tapas mit der Stockfischmus und dem frittierten Bognerfischbällchen, eine halbgetrocknete alte Kabeljau-Spezialität, waren ein Gedicht. Auch er ist ein Nüxender mit Leib und Seele. Was liebt er hier? Der Koch schaut da eher ins Meer als auf die Berge. Nüxen ist the place to be auf dem Westerhallen im Sommer. Es hat was Spektakuläres, was Exklusives, in Nüxen zu sein. Man kann Bier trinken hier, ein Bier trinken da, kann dort was Gutes essen. Man muss Nüxen als Plattform betrachten, gastronomisch. Dir werden die leckersten Sachen vor der Haustüre gefangen. Alles, was an super tollen Fischen gibt in Skandinavien, gibt's hier. Und Nüxen mit seinem pittoresken Dasein, und das ist eine gute Ausgangslage, um sowas zu machen. Das winzige Nüxen ist nicht nur Bühne, sondern hat tatsächlich eine im Freien. Dort spielen auch die Geigerin Dima und ihr Mann. Die Ingolstädterin lebt mit Mann und Baby seit fast 10 Jahren in Nüxen. Was haben meine Eltern gesagt? Och, bist du bis ans Ende der Welt gewandert? wie sie mich abgeholt haben. Ich so, oi, ja, vielleicht, hast du recht. Dima spielt in verschiedenen Orchestern der Westerollen und Lofoten. Sie erteilt Musikunterricht und arbeitet mit anderen daran, im Sommer wieder mehr Konzerte und Musiker nach Nüxen zu holen. Das hatten sie vor ein paar Jahren schon einmal geschafft, doch dann wurde es schwierig, an öffentliche Gelder zu kommen. Das war vor wenigen Jahren noch ganz anders. Warum das Schulsystem und Kunst und Kultur eingeschränkt wird in einem so reichen Land wie Norwegen, das ist mir unverständlich. Ja, also Schulsystem, Gesundheitssystem, Musik und Kultur ist für mich das Wichtigste, was ein Land für seine Bevölkerung tun kann. Und warum man da so viel einschränken muss, ist unverständlich. Wie kann man hier am Ende der Welt in einem Ort, wo noch nicht einmal eine asphaltierte Straße hinführt, überleben? Die Deutschen, die sind hier angesiedelt und überleben mit Gastronomie und Übernachtung. Und es gibt mich und Rune, wir versuchen mit Musik und Kunst und Kultur zu überleben. Und es gibt die Künstlerin Atle, der diesen Gebrauchtladen jetzt aufmacht, der hier aufgewachsen ist, ist eigentlich vielleicht einer, der versucht, neu zu denken und der versucht, Dinge in Gang zu bringen. Er möchte wieder eine Fischannahmestelle gründen, sodass Boote wieder hier reinkommen können. Arbeitsplätze schaffen. Das ist vielleicht der Gedanke des alten Nüxon-Siedlers, der hier aufgewachsen ist. Atle. Willkommen an Bord. Danke. Gehst hier vorbei und dann hinten rein, ne? Okay. Da. Auch ein ehemaliger Nüxener der ersten Stunde ist Michel, der ursprünglich aus der Nähe von Bremen stammt. Heute leben er, seine Berliner Frau und die drei Töchter im 10 Kilometer entfernten Möhre, der Kleinstadt, in die vor 50 Jahren die meisten Nüxener zogen, weil dort der Hafen auch für größere Schiffe nutzbar war. Michel arbeitet nun schon seit vielen Jahren auf der staatlichen Fähre, die das ganze Jahr über viermal am Tag in 3 Stunden 15 kleinere Inseln der Westerollen anfährt. Ein lebenswichtiger Service für die Bewohner der Inseln. Für Besucher wie mich ein fantastischer, erschwinglicher Halbtagestrip in die nordnorwegische Inselwelt mit Tierbegleitung der besonderen Art. Großer Seeadler. Ich glaube, der hat Gänse gejagt. Guck dir das mal an, diese da. Da ist jetzt er hier, da gerade lang geflogen. Ich habe gesehen, da ist er. Ja, ja. Wir haben die größte Population der Welt von dem Haluetes albicilla, White-tailed Eagle. Als ich hierher gekommen bin, 1991 waren es 1500 Brutpaare, sagt man. Jetzt sind es über 3000. Dazu kommt, dass wir viele Fischotter haben. Ich habe früher Fischotterschutz gemacht. Dann die ganzen Marinensäuger. Seehunde, Delfine und Wale. Also wenn die in einem Habitat vorkommen, dann muss, das sind alles Endverbraucher, muss die Natur noch in Ordnung sein. Das Wasser ist oft glasklar. Das sind Happy Days hier, das ist echt schön. Die Westerollen sind der einzige Ort Europas, wo man Pottwale sehen kann. Orcas und Buckelwale. Das hängt damit zusammen, dass die große Kontinentalplatte bis fast an die Inseln heranreicht und ganz in der Nähe auf 3000 Meter Tiefe abfällt. Idealer Walspielplatz. Von hier aus fährt man auf Walschau-Safari. Michel zog es vor 20 Jahren auch ans Ende der Welt auf die Westerollen. Nüxen ist für ihn bis heute ein magischer Ort geblieben. Aber anders als Rinjo und Monja, die ihre beiden Kinder jeden Tag nach Möhre in die Schule bringen, wollte er das seiner Familie nicht zumuten. Noch nicht mal asphaltiert, grinst er, im Winter nicht lustig. Nach Fischfabrik und Gelegenheitsjobs liebt er seine Arbeit als Fährmann, Briefträger und gut gelaunter Reiseleiter zwischen den Inseln. Diese gemütliche Fähre ist heute am Pfingstsamstag ja, so zur Hälfte besetzt. 2 Katzen reisen mit und ein Hund, etliche Kinder. Viele haben Einkäufe in Möhre gemacht. In 2000 Einwohner großen Möhre gibt es 3 Supermärkte, eine Bank, Post und was man sonst so braucht. Vieles läuft hier über das Internet, was wohl eine große Erleichterung für viele Inselbewohner darstellt. Nester anlöp, Tünster. Hinten ist immer ganz schön atmosphärisch. Und danach geht es dann zu einem Platz, der Shipness, wo jetzt die Sommersaison gerade anfängt. Übernachtung, Restaurant, ein bisschen Live-Musik. Ist also auch klasse, wo man natürlich mit unserem Schiff gerne hinfährt da. Ne? Wir haben eigentlich 15 Kais, davon sind nur noch 3 fest. Die anderen heißen per Anmodning, die müssen also anrufen oder uns bestellen. Mobilnetz ist fast überall gut, das läuft klasse. Ne? Heute sind es bestimmt zusammen alles so 90 nautische Meilen und vieles so Zickzack-Fahren, ne? Weil die Pfingst-2 haben die Leute und trotz des Wetters natürlich raus wollen. Mit diesem tollen Schiff hier macht das Spaß und naja, beschreibt gerne subarktisch. Verwöhnt vom Golfstrom, dann eben doch die bis zu 1000 Meter hohen Berge, die Fjorde, das sind unsere Fahrwässer, ist natürlich schön sicher. Natürlich fahren wir auch ein bisschen weiter raus, aber insgesamt so Hauptfahrstrecke ist in den Fjorden, ist ja auch gut, ne? Das ist eisfrei. Bei guter Sicht und klaren Himmel macht es ja Spaß, ne? Sterne funkeln, Sterne navigieren, könnte man sagen. Aber und das Nordlicht. Ja, natürlich, auch das hilft dabei, aber es gibt ganz gegensätzliches Wetter, viel Nebel und Stürmen und dann passt man natürlich gut auf. Diese Glocke rief auf einem ganz anderen Schiff einst die Passagiere zum Essen. Die Westerollen sind nämlich auch die Inseln, die die berühmtesten Fährschiffe der Welt hervorgebracht haben. In der kleinen Stadt Stokmarknes steht das Museum, an dem das Boot seit 1893 immer noch jeden Tag um 2:30 nachmittags anlegt. Es ist das Hurtigrutenmuseum. Steiner Engen führt mich herum. Warum steht das Museum hier? Herr Hurtigruten startete 1893. Der Westerålen-Dampfschiffselskap, der erste. Die Hurtigrute wurde hier als Westerålen-Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet und die erste Fährverbindung ging von Trondheim nach Hammerfest. Heute haben wir 11 Boote, die die Küste entlang fahren. Und von Bergen nach Kirkenes und zurück dauert es genau 11 Tage. Jeden Tag legt die Hurtigrute hier um diese Zeit an und es wird dann immer sehr hektisch, wenn sie kommt. Hurtigrute, oder auf Norwegisch Hurtigrute, heißt auf Deutsch übersetzt Schnellverbindung. Wir in Deutschland sprechen jedoch immer noch von den Postschiffen. Warum? Das startet mit Posten, für die Staaten wollen Post. Es hat ja so angefangen, dass die Boote die Post mitnahmen. Der Staat vergab damals den Auftrag, dieses große Land mit regelmäßiger Post zu versorgen. Und die Westerålen Dampfschifffahrt wollte den Job übernehmen und deshalb das ganze Jahr überfahren. Vorher fuhr man im Winter nicht regelmäßig. Und das änderte sich schlagartig mit diesem Auftrag. Hier sehen wir das alte Postbüro auf dem Schiff. Mit Telegrafenstation. Aber 1984 war dann das Postgeschäft zu Ende. Die Flugzeuge übernahmen das. Geblieben ist mit der Hurtigrute nach wie vor eine wichtige Fährverbindung für die Einheimischen entlang der langen, spektakulären norwegischen Küste und eine Traumreise für viele Besucher aus der ganzen Welt. Manche Besucher von Uwe und Katrin kommen nicht mit dem Flugzeug hier hoch, sondern mit der Hurtigrute und steigen auf den Westerålen im größten Städtchen Sortland aus. Dort wird man dann von den beiden Deutschen, die sich ebenfalls den Westerålen-Bacillus gefangen haben, abgeholt und nach Andøya gebracht, wo schon 21 Hunde sehnlichst warten. Wir kriegen oft Anrufe, wollen wir vorbeikommen und wollen mal eine Stunde Action haben. Die können sie haben, aber nicht mit unseren Hunden. So ein Husky hat noch das große Problem, dass er sich eigentlich immer bewegen will. Er will was tun, er will jagen, er will rennen, er will beschäftigt werden. Und das klappt meistens nicht in Städten und nicht mit werktätigen Menschen. Dazu muss man also draußen mit denen sein. Da sind dann wieder die Temperaturen das große Thema. Alles, was über 0 Grad ist, ist denen eigentlich zu warm. Je kälter, desto besser. Und deshalb ist das eigentlich für so einen Husky eine Qual, irgendwo in Mitteleuropa und vielleicht sogar noch in einer Stadt zu wohnen. Uwe war Ingenieur in Berlin, seine Lebensgefährtin Katrin Consultant bei einer großen Firma in Hamburg. Beide waren sehr erfolgreich und arbeiteten sich, wie sie berichten, feste einem Burnout entgegen. Doch dann zogen sie die Reißleine. Sie holten 2 Huskies aus einem mitteleuropäischen Großstadttierheim, schnappten sich ihre norwegische Waldkatze und brachten alles dahin, wo es zumindest klimatisch schon mal hingehörte. Das war vor 5 Jahren. An eine Husky-Farm hatten sie damals nicht gedacht. Plötzlich hatten wir nicht nur 3 Hunde, wie eigentlich geplant, sondern hatten 5 Hunde. So. Jetzt sind es 21. 6 Welpen, ne, und 14 Arbeitshunde und einen Sofahund. Die ist auch zu klein und sie ist zu alt. Und wir halten die ja nicht an Ketten, wie das üblicherweise hier in Norwegen so gemacht wird. Die haben ordentliche Häuser und die sind auch isoliert. Und wir sind der Meinung, dass das besser ist für die Hunde und auch für uns. Also wir fühlen uns dabei wohler, wenn die halt hier wie im Garten leben können. Das ist schon so die besondere Art der Haltung, gerade hier im nördlichen Raum. Die Norweger belächelten anfangs ihre hundefreundliche Hundehaltung. Die Tiere leben tatsächlich in kleinen, nach Temperament wohl ausgesuchten Gruppen in großen Gehegen. Auch die Verpflegung wird liebevoll von Hand von den beiden zubereitet. Das ist Trockenfisch, von uns selbst produziert. Trockenfisch. Die kriegen Trockenfisch und da stehen die drauf. Total, also das ist gut für die Zähne, Omega-3. Und die lieben das. Also natürlich nicht nur das, aber die Hunde lieben ja auch Abwechslung. Also manchmal gibt es Trockenfisch, manchmal gibt es getrocknetes Huhn, manchmal gibt es Elch oder Rentier, was wir dann vorher kochen und in Stücke schneiden. Und manchmal gibt es auch Schwein, das muss man sowieso kochen, was die Bauern uns auch manchmal so geben. Das ist also sehr nett in dieser Nachbarschaft. Die meisten finden das schon toll und die wollen hier Tourismus haben. Und gerade auf den Westerålen, das ist immer mehr und mehr im Kommen. Und wir sind hier mit unserer Husky-Farm ja auch die einzigen in der Region Und das macht das Ganze natürlich auch noch interessant, dass sie das jetzt für Touristen mit anbieten können. Wir machen sie auch ganzjährig, sowohl im Sommer als auch im Winter. Wie geht's denn im Sommer? Wir wollen hier bleiben, weil wir mögen das hier einfach. Also es ist, kann man manchmal gar nicht erklären. Das ist einfach so ein gutes Gefühl. Und im Sommer, da gibt es dann Fahrräder, Kickbikes, das sind so Roller oder unseren Trainingswagen oder Wandern. Die Hunde kriegen einen Rucksack drauf, nehmen auch noch ein bisschen Picknick mit und unterwegs kann man Picknick machen. Die tragen dein Gepäck und haben, du hast einen Bauchgurt und der Hund zieht dich den Berg hoch. Die Westerollen sind ein herrliches Wandergebiet im Sommer. Der Dronningsway, der Königin-Wanderweg, wurde nach Königin Sonja benannt. Die wanderte vor ein paar Jahren durch die Westerollen und schwupps hieß ihre Wanderroute sofort der Königinweg. Im Winter fährt man Ski, klar. Bei Uwe und Katrin kann man das auch auf historischen Skiern, die sie restauriert haben, mit und ohne Hunde. Und natürlich Husky-Touren mit Schlitten. Noch können sie allein davon nicht leben. Katrin arbeitet mit Behinderten, Uwe als Installateur. In ihrer Freizeit bauen sie einen alten Hof neben ihrem Haus zu Ferienwohnungen um. An eine Rückkehr nach Deutschland denken sie nicht. Sie haben hier ihre Heimat gefunden. Nur eine in der Familie ist über den Umzug auf die Westerollen offenbar not amused. Das ist Pia Pipilotta af Sira, eine norwegische Waldkatze aus Halle an der Saale. Und sie findet Norwegen eigentlich scheiße, wenn es dunkel und kalt ist. Schnee mag sie auch Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.